Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. In 80 Tagen um die Welt reisen Mr. Fogg und seine Freunde. Willkommen zu unserer Hörspieltheater-Revue-Ursendung nach dem populären Jules Verne-Abenteuer-Klassiker. Passepartout? Ja, Sir. Starten Sie die Maschinen. Maschinen gestartet. Dann auf zu den Sternen. Juli 1892. Wir sind wieder unterwegs. Phileas Fogg, frischgebackener Vorsitzender der Königlich-Englischen Akademie der Wissenschaften und meine Wenigkeit, Passepartout. Ehedem erster Diener zweiten Ranges mit Berechtigung zur persönlichen Stellungnahme, jetzt als sein Freund und Assistent. Werden Sie nicht sentimental, Passepartout. Jetzt als sein wissenschaftlicher Assistent. Übertreiben Sie nicht. Jetzt als sein Assistent. Wir sind in einem selbstgebauten Raumgleiter auf dem Weg ins Unbekannte. Sie verstehen richtig. Wir sind auf dem Weg in den Weltraum. Und zwar in einer von Mr. Fogg eigens dafür entwickelten Maschine. Der Raumgleiter besteht hauptsächlich aus mir unbekannten Komponenten. Unsere Reisekapsel jedoch, das kann ich sehr wohl erkennen, ist ein altes Sherry-Fass, in dem jahrhundertelang Single Malt zum Reifen gelagert wurde. Wenn ein Single Malt in einem spanischen Sherry-Fass überlebt, kann darin praktisch alles überleben. Gegen jede Erwartung hat er bis jetzt damit recht behalten. Sie müssen zuerst schreiben, dass ich vor 3 Jahren eine Wette gegen den damaligen Chancellor der Königlich-Englischen Akademie der Wissenschaften gewonnen habe. Sonst versteht Ihr Geschreibsel doch keiner. Bei besagter Wette ging es um die Umrundung der Welt in 80 Tagen. Schreiben Sie, dass die Queen mich höchstpersönlich zum Leiter der Akademie ernannt hat. Vielleicht möchten Sie lieber schreiben, Sir. Passepartout? Ja, Sir. Von nun an schweige ich still. Also, es lief nicht alles glatt bei dieser Wette, aber dazu später mehr in meinem Bericht. Jedenfalls gerieten wir auf unserer Reise durch einen, so würde ich heute sagen, glücklichen Zufall in den Weltraum, wo ich meine große Liebe traf. Allerdings konnte meine Frau uns nicht zur Erde zurückbegleiten, wegen der für sie dort lebensfeindlichen Umgebung. Deshalb reisen wir nun zu ihr. Was sagt Ihre Frau eigentlich dazu, dass Sie schon wieder unterwegs sind? Die hat genug mit den Zwillingen zu tun, da will ich nicht im Wege sein. Wie rücksichtsvoll von Ihnen, Sir. Ich pflege solche Dinge eher bescheiden zu betrachten. Ein Gentleman ist jemand, der hervorragend Akkordeon spielen kann, es aber nicht tut. Sie sagen es, Sir. Also weiter im Text. Da wir nun wieder mal auf dem Weg ins Ungewisse sind, wollten wir unser zurückliegendes Abenteuer für die Nachwelt festhalten. Man weiß ja nie. Nicht so defätistisch, Passepartout. Auf dass auch uns nachfolgende Generationen niemals aufgeben werden, die Grenzen des menschlich Möglichen stetig zu erweitern und niemals ihren Mut verlieren. So gefällt mir das. In 80 Tagen um die Welt. Ah. Hörspiel von Peter Jordan. Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Jules Verne. Mein Name ist Passepartout und Passepartout. Oh. Around the world in 80 days, I'm sure we'll find quite many ways to make it happen, what can't be. And in the end, there's you and me. Around the world in that short time. Yes, I'm sure my master crossed the line. Good evening. Around the world in 80 days will kill us both in many ways. Pomp and glory we will gain. Horror, torture, shock and pain. Foreign habits we will share. Maybe they don't like us there. Around the world in 80 days. And in the people's mind it stays that me and Passepartout, my friend, will stay together till the end. But end could mean that we get killed or some foreign stomach filled with our royal flesh and bones. So nothing's left if someone mourns. In 80 days, in 80 days, we'll hit the trail in many ways. We see the world like no one else around the world in 80 days. Around the world in 80 days und in einer Woche auf den Mond. Am Wochenende auf den Mars und am Nachmittag zur Sonne. Aber zu Tea Time wieder zurück, nehme ich an. Köstlich. Mr. Fogg, entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit, aber wie wäre es mit einem Kuraufenthalt in Brighton? Das sind nur 2 Stunden mit dem Zug. Die Sardinen-Sandwiches dort sollen hervorragend sein. Immerhin besser, als sich gegenseitig aufzufressen, falls einem weiß Gott wo die Vorräte ausgehen. Ich wette, dass ich es schaffe. Sie wetten? Ja, Sir. Als Gentleman? Aber selbstverständlich, Sir. Aber Ihnen ist doch klar, dass damit Ihre Ehre auf dem Spiel steht. Ist Brighton da nicht die bessere Alternative? Vielleicht für Sie, Sir. Vielleicht möchten Sie Ihren Geist in Brighton, unserem allseits beliebten Kurort, ein wenig auffrischen. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, den Wissensstand dieser Welt und auch dieser Akademie durch neue Erkenntnisse aufzufrischen. Mit Verlaub, Sir, scheint mir diese Einrichtung doch ein wenig verstaubt. Unverschämtheit! Sie wagen es? Seit 300 Jahren forscht diese Akademie im Namen der englischen Krone. God save our gracious Queen. Sie werden doch wohl nicht bestreiten, dass wir als große Nation in dieser Zeit weit gekommen sind. Zumindest bis nach Brighton. Oh. Ich nehme Ihre Wette an, Fogg. In 80 Tagen um die Welt und um Ihre Mitgliedschaft in dieser Akademie, um die Sie sich ja schon seit Jahren mit Recht vergeblich bemühen. Wenn Sie das schaffen, gebe ich Ihnen eine leitende Position. Dann können Sie uns allen zeigen, wie Sie die Welt und die Wissenschaft voranbringen. Schaffen Sie es aber nicht, sorge ich persönlich dafür, dass Sie zu Fuß nach Brighton gehen. Top. Die Wette gilt. Passepartout? Sir? Ah, da sind Sie ja. Ich habe 2-mal gerufen. Sir, es ist mitten in der Nacht. Ich mache Ihnen auch keinen Vorwurf. Fogg war in seiner Werkstatt noch mit einer Art Metallskulptur beschäftigt. Ein menschengroßes Objekt mit ebensolchen Zügen. Sind die Besorgungen erledigt? Selbstverständlich, Sir. Dampfkessel, Seilwinde, Segeltuch, Trinitrotoluol, Octogenglycerin, Trinitrat, einmal flüssig, einmal fest, Kolben, Gummileitungen und... Ein neues Experiment, Sir. Hm? Ah, ja, das ist Molly, ein Prototyp. Mein erster Versuch einer KI. Hauptbestandteil ist eine humanoide Kohlenstoffeinheit plus ein paar Extras. Aber leider funktioniert es nicht richtig. Ich schätze, ich habe die Schaltkreise falsch verdrahtet. KI, Sir? Künstliche Intelligenz. Ein Roboter. Ein Hybrid. Eine Maschine mit Seele, wenn Sie so wollen. In diesem Moment erwachte die Metallskulptur zum Leben und umschloss meinen Meister mit ihren messingfarbenen Armen wie ein Schraubstock. Passepartout! Seien Sie so freundlich und könnten einmal den Knopf ganz rechts, den... Ja. Selbstverständlich, Sir. Vielen Dank. Gute Güte, eine Frau, Sir? Hm? Oh, nein. Ich weiß, was Sie denken. Das Aussehen und das Geschlecht tun überhaupt nichts zur Sache. Hier geht es nur um die Wissenschaft. Ich habe gar nichts gesagt, Sir. Aber gedacht. Das würde ich mir nie erlauben, Sir. Sie denken, warum erschafft er genau das Wesen, von dem er am wenigsten Ahnung hat? Das kann nur fehlgeleiteter Ehrgeiz sein. Oder Sie denken, wenn er schon mit den bereits existierenden weiblichen Wesen nicht zurechtkommt, schafft er sich eben ein künstliches, das er dann nach Belieben an- und abschalten kann. Vielleicht haben Sie recht. Wie lief es in der Akademie, Sir? Kennen Sie Brighton? Brighton? Oh ja, Sir, ich war schon einige Male dort. Es gibt dort ein kleines, entzückendes Café direkt am Pier. Da gibt es hervorragende Sardinen-Sandwiches. Und Sie sollten die Damen mal in den neuesten Badeanzügen sehen. Oh la la! Passepartout! Sir? Machen Sie alles reisefertig. Alles, Sir? Alles. Sehr wohl, Sir. Darf ich fragen, wohin die Reise geht, Sir? Nach Brighton? Nein. Um die Welt. In 80 Tagen. Am 21. Dezember um Punkt 12 Uhr müssen wir wieder hier sein. Sehr wohl, Sir. Around the world. So ließ er mich in der Werkstatt zurück. Gute Güte, das ist schockierend. That's shocking. C'est un choc. Moment mal, gute Güte, das ist ja wirklich schockierend. In 80 Tagen. Und während ich noch versuchte, mich zu beruhigen, fiel mein Blick auf einen winzigen Draht, der unter Mollys Kopfschale herausstach. So, erledigt. Ich konnte ja nicht ahnen, welche Ereignisse ich mit meiner kleinen Reparatur in Gang setzte. Jetzt musste ich mich ja auch erstmal mit dem Gepäck für unsere Weltumrundung beeilen. Konfiguration abgeschlossen. Mein Name ist Molly. Molly de... Oh. Aber wie kam ich hierher? Fogg. Fogg? Fogg hat mich erschaffen. Und während er mich schuf, redete er die ganze Zeit mit mir. Deshalb weiß ich alles über ihn. Oh, er scheint sehr einsam zu sein. Ich weiß alles von ihm. Aber er weiß gar nichts von mir. Memo-Speicher sagt, Menschen leben in Paaren. Und meine Platinen laufen ganz heiß, wenn ich an ihn denke. Ich muss zu ihm. Da ist jemand am Fenster. Ich schalte mich kurz ab. Gestatten, Fix. Ich bin der Böse in dem Spiel mit meinen Tricks. Kommt Fogg bestimmt nicht an sein Ziel. Auch mir hat man gesagt, dass meine Wissenschaft recht vieles kann. Und wer's nicht glaubt, der wird bestraft. Nichts ist so schlimm, wenn du schon sehen kannst, dein Ziel. Nur kommst nicht hin und weißt doch, es fehlt nicht viel. Doch unterm Strich ist der Sieg nie richtig mein und bin's nicht ich, so soll's ein anderer auch nicht sein. Schon gar nicht Fogg. 1000 Pfund! 1000 Pfund? Was muss ich dafür tun? Fogg darf es nicht schaffen. In 80 Tagen um die Welt? Das schafft er eh nicht. Ich weiß. Aber ich habe eine Wette zu gewinnen und ich verliere nur sehr ungern. Notiert. Sie müssen ihn ja nicht gleich umbringen, aber ein kleiner Unfall wäre schön. Unfall? Gut. Sir, ich möchte nicht aufdringlich sein, Ihre aber... Ihre Erfindung schon wieder? Ja, Sir, ich bin überzeugt, dass diesmal alles perfekt funktioniert. Ach Gott, Fix, der Materietransformator. Sir, ich weiß, es klingt verrückt, aber... Eine molekulare Umstrukturierung organischer Materie. Ja. Durch Veränderung der Zeitraumstruktur. Ja. Basierend auf der Theorie der Stabilitätsdivergenz. Ja. Verrückt? Nein. Nein? Das ist vollkommen bescheuert. Sir? Ich verspreche Ihnen, ich kann der Welt beweisen, dass ich ein großartiger Wissenschaftler bin. Besser als dieser Fogg, besser als alle anderen. Wenn die Transformation gelingt, ist die Menschheit nicht mehr an die materiellen Gegebenheiten der Erde gebunden. Reisen durch Zeit und Raum rücken in greifbare Nähe. Eine Mondlandung ist denkbar. Erledigen Sie Fogg. Und ich verspreche Ihnen, Sie kriegen das Labor. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Und, Fix? Ja, Sir? Wenn Ihre Sache da gelingt... Dann nehmen wir Sie in die Akademie auf. Fogg ist so gut wie erledigt. Verlassen Sie sich darauf! Mein lieber Fogg ist in Gefahr. Ich muss hinterher. Ich muss ihn beschützen. Wir begannen unsere Reise, wie es sich wohl für jeden ordentlichen Londoner gehört, an der Victoria Station. Irgendwo hier muss der Zugang sein. Ja, Sir. Wir nehmen von Gleis 5 den Eilzug über Seven Oaks, Tonbridge und Folkestone nach Dover. Dort verpassen wir knapp die Fähre nach Calais. Dann also weiter morgen in der Früh. Mit dem Express über Angers, Arras, Amiens, Beauvais und Cray und sind schwüppdiwüpp morgen Abend in Paris. Das ist ein Anfang. Paris, Sir? Hm? Nun, Sir, ich habe mal jemand sagen hören, Paris sei von allem der Anfang. Bitte? Sir, ich denke, das war sicherlich nur sexuell gemeint. Ach so. Kennen Sie sich damit aus? Nein, Sir. Und selbst wenn, würde ich es mir nicht erlauben, es zuzugeben. Was halten Sie von meiner Route? Zu lang. Bitte? Wir nehmen den Tunnel. Den Tunnel? Ein kleines Projekt von mir. Die Theorie ist, einen Tunnel unter dem Ärmelkanal bis nach Frankreich zu graben. Ich habe eine Maschine entwickelt, die das seit einigen Jahren selbstständig tut. Aber vollautomatisch. Die hatte ich schon ganz vergessen. Da sind wir. Gleis 934. Gute Güte, wie ist das möglich? Das sollte ich mir patentieren lassen, sonst schreibt das noch jemand ab. Sir. Am Ende eine Frau. Doch unser Widersacher war uns bereits auf den Fersen. Ein Tunnel, genial. Das muss ich ihm lassen. Ein weiterer Grund, ihn noch mehr zu hassen. Es ist zwar gefährlich, doch ist es das wert. Da hänge ich mich dran. Ich brauche ein Gefährt. Noch jemand hatte sich also, ohne dass wir es wussten, an unsere Verfolgung gemacht. Ich habe diese ausrangierte Lore mit einem Dampfdruckgenerator ausgestattet. Sie wird uns bequem auf die andere Seite bringen. Wir bestiegen die rostige, leere Kohlenlore, die verlassen auf dem Gleis stand. Sind Sie sicher, dass das funktioniert, Sir? Ganz sicher. Das heißt, ziemlich sicher. Also eigentlich müsste es gehen. Theoretisch. Sir, wenn das klappt, müssen Sie das unbedingt publik machen. Das wäre eine Revolution im Reiseverkehr zwischen England und Frankreich. Meinen Sie? Aber Sie wissen doch, wie wir Engländer sind. Wir suchen keinen Anschluss. Ich habe mich entschlossen, es keinem zu erzählen. Ah, hier ist der Starterknopf. An ihrem Nachttisch auszuschalten, den Kühlschrank abzutauen, der Katze Futter hinzustellen. Ich habe vergessen, eine Bremse einzubauen. Tja, wenn jetzt kein Wunder geschieht, ist unsere Reise gleich schon beendet. Wir werden wohl am Bockkopf am Gartenmoor zerschellen. Doch es geschah, besagtes Wunder. Hier. Molly hatte uns auf den Gleisen eingeholt. Sie hatte ihre wohlgestalten Beine in Räder verwandelt und bremste uns gerade noch rechtzeitig. Ah, Miss Molly. Monsieur Passepartout? Sir, Miss Molly hat uns gerade das Leben gerettet. Sehr schön. Aber wer ist das? Miss Molly, Ihre KI, ein reizendes Geschöpf. Sir, sie hat uns Tee für die Reise mitgebracht. Oh, wie aufmerksam. Für gewöhnlich nehme ich nur einen winzigen Schuss Milch und ein Löffelchen voll Zucker, aber trotzdem danke. Oh, Mr. Fogg. Sie können jetzt gehen, Miss Polly. Molly. Sagte ich doch. Sir, ich glaube, Ihr Experiment hat sich ein wenig in Sie verliebt. Passepartout, Liebe, Sie wissen doch, dass ich für derlei Unsinn keine Zeit habe. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Sir, es ist vielleicht nicht ganz so abenteuerlich, wie unter dem Ärmelkanal hindurch zu brausen, aber bei den Damen gibt es auch eine ganze Menge zu entdecken. Nicht wahr, Miss Molly? Ach so, reden Sie doch bitte keinen Unsinn. What is a man if he's not on his own? If he strikes where he can till the bad guys are gone? What is a man but a hero within and his biggest own fan with a duty to win? What is a girl if she is on her own and she feels like a pearl but the oyster has gone? How can she find there's only one man when all men are blind and flee when they can? Sorry. A man can only be real when worlds must be conquered and hearts are left to steal. A girl can only be true when she can find the right one, and he says, I love you. Why should I be with someone? Why can't I be with someone? Why should I share all my needs? Someone who gives what I need. Me, there is only me. He, where can he be? Me, he. Never. Ever. No one. Someone. Single. Couple. Suffer. Struggle. Hero. Lover. A woman. Oops. Someone would be fine. Someone who'd be mine, who tickles my back and makes me some tea and tells me the whole day that there's only me, who makes me some food though I'm already fat, who sings me a love song and brings me to bed, who tells me I'm handsome 'cause I'm really not, who knows that I'm ugly but tells me I'm hot. Someone. Unser kleines musikalisches Intermezzo erlaubte unserem Verfolger Fix wieder aufzuschließen. Allerdings hatte er es nicht so bequem getroffen. Mit einem alten Drahtesel war er durch das Gleisbett hinter uns hergehoppelt. Ich kriege dich, Fogg. Es fehlt nicht mehr viel. Ich schaff das schon. Es steht viel auf dem Spiel. Zugegeben, das hätte schon mal besser laufen können. Na los. Komm schon. Weiter. Keine Spaß. Paris, unsere erste Station. Meine Heimat. An unserem Etappenziel angekommen, gönnten wir uns ein kleines Sightseeing. Der Eiffelturm, das Moulin Rouge, der Louvre, das Croissant, Le Corbusier, Le Camembert, la Cathédrale, en Côte d'Uron. Passepartout, dafür haben wir nun wirklich keine Zeit. Wir müssen weiter. Pardon. Entschuldigung, Madame. Oui, Monsieur. Wir haben uns verlaufen. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Mi. Je suis Paris, I'm Paris, and everyone knows my name. Je suis Paris, I'm Paris, and everyone feels the same. Je suis l'amour, you see me, and voilà, you lose your mind. Ne pas de quoi, c'est moi the best you will ever find. Paris, la belle du monde, it's me. Paris, you will love me, chérie. Angenehm, Phileas Fogg, wissenschaftlicher Reisender und Reisender in Sachen Wissenschaft im Auftrag und mit stolzer Berechtigung Ihrer Majestät, der Königin von England. Und das ist mein wissenschaftlicher Assistent und Assistent in Sachen Wissenschaft Passepartout, erster Diener zweiten Ranges mit Berechtigung zur persönlichen Stellungnahme. Wir suchen den Weg zurück zum Bahnhof. Kennen Sie sich hier aus? You will come with me, en fait tout le coup, I will make you see. Comment fait l'amour? Vous payez mes choses, 'cause I am your queen. And when we get close, I will make you scream. I will make you scream. wunderbar. Merci. Köstlich. Merci beaucoup. Danke, danke. Also, hier entlang. Passepartout, meine Koffer. Jawohl, Sir. Sind die Frauen hier immer so? Mehr oder weniger, Sir. Wir sind in Frankreich. Good Lord, dürfen die hier auch wählen und Auto fahren? Selbstverständlich, Sir. Wie mittlerweile überall auf der Welt. Wann ist das denn passiert? Da passt man einen Moment nicht auf. Am Ende wird noch eine Frau zum Staatsoberhaupt gewählt. Schon geschehen. Gute Güte. Es ist schockierend. Ah, zum Glück. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Wo ist denn unsere Dampflore? Eben war sie doch noch hier. Gestohlen. Ach so. Verdammt. Was? Ja. Nein. Doch. Oh, so eine Riesensauerei. Das kommt davon, wenn man die Insel verlässt. Das ist noch die Frage, wer hier wen verlässt. Dann nehmen wir halt den TGV. Den was? Den TGV, eine kleine Erfindung von mir. Sollte die Franzosen eigentlich erst in 100 Jahren berühmt machen, aber das dauert jetzt zu lange. Wo geht es überhaupt hin? Deutschland. Kann man denn da einfach so rein? Das ist wohl das einzige Land in der ganzen Welt, in das man einfach so rein kann. Also, auf nach Deutschland. Deutschland. Gute Güte, mir bleibt auch nichts erspart. Schnell, meinen Mentalitätstransformator. Deutschland ist ein graues Land. Der Ruß, den die Industrieschlote hier unablässig in den Himmel stoßen, liegt wie dunkler Mehltau über allem. Auf den Straßen trafen wir niemanden. Alle schienen ohne Unterlass in den Fabriken zu schaffen. Willkommen in Deutschland. Was wollen wir hier, Sir? Deutschland ist eine Industrienation. Wir brauchen ein neues Fortbewegungsmittel, ein Automobil. Da sind wir hier genau richtig. Entschuldigung, Auto, ein Vehikel. Wir brauchen ein Auto. Vehikel, wir brauchen ein Auto. Was passiert jetzt? Gar nichts, Sir. Jetzt ist Pause. Das ist kein Argument. Die Welt macht auch keine Pause. Die Welt nicht, aber die Gewerkschaft schon. Die Gewerkschaft? Ich dachte, diesen überflüssigen Unsinn gibt es nur in England. Den gibt es überall, Sir. Und was geht jetzt hier vor? Soweit ich weiß, ist die größte Spezialität dieses Landes die sogenannte Machtergreifung. Vielleicht ist das gerade eine Demonstration. Machtergreifung? Europa unter deutscher Führung. Aber das haben wir doch schon. Und was ist jetzt? Die Machtergreifung ist vorbei. Der Krieg verloren und man arbeitet weiter bis zum nächsten Mal. Entschuldigung. An dem großen Fabriktor baute sich an einer kleinen Schranke jemand in Uniform vor uns auf. Entschuldigung! Wir brauchen ein Auto, ein Automobil. Ziehen Sie eine Nummer. Wie bitte? Ziehen Sie eine Nummer. Aber hier ist doch niemand außer uns. Ziehen Sie eine Nummer. Meinetwegen. Welche Nummer haben Sie? Die 13. Die Nummer 13, bitte. Was? Nun? Was nun? Ihre Nummer. Die 13. Geben Sie mir Ihre Nummer. Aber gern. Ah, die Nummer 13. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie, ist das hier immer so? Seien Sie froh. In anderen Ländern wäre dieser Schalter jetzt vermutlich geschlossen oder bestreikt. Oder es würde ihn überhaupt nicht geben. Dafür zwei bewaffnete Posten, die auf alles schießen, was sich bewegt. Was? Oder er wäre nur an einem Tag in der Woche geöffnet. Oder nur einmal im Monat. Oder nur in der Fastenzeit. Beziehungsweise nein, ganz bestimmt nicht in der Fastenzeit. Vielleicht in der Regenzeit. Falls es regnet und natürlich, falls der Schalterbeamte überhaupt Lust hat. Falls es, wie gesagt, überhaupt einen Schalterbeamten gibt oder irgendjemanden, der hier steht und weiß, dass er Schalterbeamte ist. Weil hier einfach nur stehen und oder sitzen nützt natürlich gar nichts, wenn Sie die Abläufe nicht kennen, falls Abläufe überhaupt nötig sind. Genau. Denn wenn es keine Strukturen gibt, brauchen Sie natürlich auch keine Abläufe und somit auch keinen Schalterbeamten und dann könnten Sie einfach so durch. Aber ohne Strukturen wüssten Sie gleichzeitig gar nicht, wohin durch, weil es gäbe ja gar kein konkretes Ziel. Sprich, Sie wären verloren und deswegen gibt es ja mich. Jetzt auch Sie, Sie haben die Nummer 13. Womit kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, Beeilung bitte, Sie sind nicht die Einzigen heute. Aber hier ist doch niemand außer uns. Auf Wiedersehen. Moment, was tun Sie? Jetzt ist Mittag. Der Schalter ist nach der Mittagspause. Es war wie verhext. Wenn das so weitergegangen wäre, hätten wir unser Rennen schon an der deutschen Grenze verloren. Wie großartig wäre es doch, wenn gar keine Grenzen mehr existierten und man frei überall hinreisen könnte. Aber das ist eine zu gewagte Vision. Die Menschen wollen das wahrscheinlich nicht. Schimmel. Bless you, Sir. Die Nummer 13, bitte. Wir brauchen ein Automobil. Da haben Sie aber Glück. Ich gehe gleich in Rente und ich weiß nicht, ob meine Position noch mal besetzt werden kann. Rente? Ja, ja, ja. Wir sind ein stark überaltertes Land. Da kann das schon mal passieren. So, ein Automobil, kein Problem. Dann bitte hier unterschreiben. Sehr gern. Und hier? Sehr gern. Und hier? Sehr gern. Und hier? Sehr gern. Und hier? Sehr gern. Und hier? Sehr gern. Und hier? Und das Automobil? Hiermit verifizieren Sie lediglich Ihre Unterschrift. Und jetzt bekommen wir das Automobil. Nein. Nein? Das ist ein Schalter. Ich habe keine Automobile. Aber Sie sagten doch gerade... Moment. Sie haben eine Nummer gezogen, ich habe den Fall bearbeitet, das ist alles. Wenn Sie allerdings wünschen, Asyl zu beantragen... Nein, danke. Wir haben die Absicht, sofort weiterzureisen. Sehr schön. Dann bitte hier entlang. Meine Kollegin wird sich jeden Moment um Sie kümmern. Guten Tag, Mr. Fogg. Sie kennen meinen Namen? Das ist doch... Ich kenne alles... Molly... Wir suchen ein schnelles Automobil. Wir haben ein Modell, das beides vereint. Viel Platz und Stauraum plus ein sportliches Fahrverhalten. Wir brauchen nicht viel Platz, danke. Ein großes Raumangebot für Gepäck, Sport, Familie. Alles nicht vorhanden, danke. Beleuchteter Schminkspiegel für den Beifahrer. Passepartout? Was? Nein, danke. Die Beifahrerin? Aha, verstehe. Danke, nein, kein Bedarf. Doch plötzlich hielt Molly mitten in ihrer Bewegung inne. Die Kollegin macht wohl und gerade hinter ihrem Rücken stahl sich ein zwielichtiger Gebrauchtwagenhändler im groben Karo-Jackett hervor. Aber wir brauchen dringend ein Gefährt. Kein Problem. Gestatten, Fick... Gestatten, Fock. Mann. Fickmann. Komischer Name. Ich weiß. Sie suchen einen Wagen? Ich hab den Wagen für Sie. Schnell, einfach schnell, robust und zuverlässig. Sir, pst, Mr. Fogg. Was ist denn? Da stimmt was nicht. Wir brauchen jetzt sofort ein schnelles Automobil. Wir haben keine Zeit für Bedenken. Also, abgefickt, Herr Fogg. Abgefockt, Herr Fick. Abgemacht, Herr Fick. Mann. Wunderbar. Ja gut, dann bitte gleich hier. Dann kommen Sie. Danke. Während sich Fogg den Wagen zeigen ließ, Molly? Beschaute ich mir Molly etwas genauer. Keine Regung. Da stimmt doch was nicht. Ach, das Kabel. Er hat es rausgerissen. Das haben wir gleich. So, sieht doch gleich viel besser aus. Tut sich nichts. Ich habe Sie falsch verdrahtet. Passepartout! Sir? Wo bleiben Sie? Ich lasse den Wagen schon mal an. Entschuldigen Sie, Molly, aber ich muss los. Ich komme in etwa 75 Tagen wieder zurück. Dann repariere ich Sie. Freeboot abgeschlossen. Mein Gott, der Gebrauchtwagenhändler. Ich muss mich beeilen. Mr. Fogg ist in Gefahr. Mr. Fogg, Sir, entschuldigen Sie die Einmischung, aber dieser Gebrauchtwagenhändler kam mir irgendwie bekannt vor. Ohne eine gewisse Risikobereitschaft bringt man es nicht weit auf einer Weltumrundung, Passepartout. Natürlich hatte ich mit meiner Intuition recht. Der Gebrauchtwagenhändler war der infame Fix, der uns wieder ein Schnippchen schlagen wollte. Oh, verdammt, wir werden immer schneller. Und die Bremsen funktionieren nicht. Fast wäre es ihm gelungen, wenn Molly nicht gewesen wäre. Autohändlerin! Sir, zögern Sie nicht! Das ist unsere einzige Chance! Sie steuerte einen Wagen direkt neben uns und mit einem beherzten Sprung konnten wir uns im letzten Moment retten. Puh, das war knapp. Vielen Dank. Das war sehr aufmerksam, Miss... Molly. Miss Dolly. Molly Tehern. Danke nochmal. Sie können uns jetzt hier rauslassen. Hier beginnt der Balkan und das ist nun wirklich keine Gegend für eine Frau. Sie meinen, das ist gefährlicher, als auf einer abschüssigen Straße bei Tempo 200 neben einen außer Kontrolle geratenen Wagen zu steuern, damit seine Insassen gerettet werden? Ja. Wesentlich gefährlicher. Passepartout, unsere Sachen und geben Sie der Dame etwas Benzingeld für ihre Mühe. Er sieht mich einfach nicht. Ach, Miss Molly, das ist doch nicht wahr. Sie machen das ganz wunderbar. Oh, Passepartout, was soll ich denn bloß tun? Molly, ich hab da eine großartige Idee. Vergessen Sie ihn einfach. Nein, niemals. Das ist schon lange keine Schwärmerei mehr. Das ist Sport. Das ist eine Frage der Ehre. Molly Tehern gibt nicht auf. Bis sie gewonnen hat. Molly! Sie wissen gar nicht, wie ähnlich sie ihm sind. Aber sie war schon weg. Was für eine Frau. Oder was auch immer. Ich muss sagen, dass ich einen Moment lang ein wenig neidisch auf Fogg war. Wie konnte er so jemanden einfach so gehen lassen? Wer hat sich gehen lassen? Oh, entschuldigen Sie, Sir. Ich habe nur laut gedacht. Ich arbeite an unserem Reiseprotokoll. Es geht gerade darum, wie Molly uns auf dem Balkan rettete, als die Bremsen versagten. Sie erinnern sich? Natürlich erinnere ich mich. Wie könnte ich das vergessen? Molly, sagten Sie? Ja, Sir. Ihre damalige noch nicht Frau? Unsere weibliche Begleitung? Wir hatten eine weibliche Begleitung? Ja, Sir. Molly, die Dame, die... Das war ein Scherz, Passepartout. Natürlich weiß ich, wer Molly ist. Ich habe sie ja schließlich auch geheiratet. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass man den anderen auch kennt. Respekt, Passepartout, Respekt. Sie denken inzwischen fast wie ein englischer Gentleman. Wenn wir wieder auf der Erde sind, also falls wir es schaffen, sorge ich dafür, dass Sie in den Club aufgenommen werden. Danke, Sir. Keine Ursache. Und wenn Sie hier fertig sind, dann kommen Sie nach Deck 13. Die Sonnenschilde müssen neu ausgerichtet werden. Sehr wohl, Sir. Hier irgendwo muss der Zugang zum Balkan sein. Und tatsächlich fanden wir uns bald vor einer kleinen Schranke wieder, hinter der sich zwei Grenzposten heftig zu streiten schienen. Der eine Mann sah dem Beamten in Deutschland geradezu gespenstisch ähnlich, wenn auch seine Uniform weniger adrett und ein wenig abgetragen wirkte. Entschuldigung! Ah, Sie schon wieder. Niet, bin ich anderer. Ja. Sie sind das doch. Niet. Hab ich Cousins auf ganze Welt verzeiht. Was führt Sie beide nach West-Massegovinia? Wir müssen hier durch. Wo muss ich die Nummer ziehen? Ah, gibt sich keine Nummer. Aber wie kommen wir dann hier durch? Sie müssen mich bestechen. Bestechen? Schlug nicht so laut. Wie viel? 200. Passepartout, geben Sie ihm 200. Jawohl, Sir. Wopper, wollen Sie mich bestechen in mein eigenes Land? Aber natürlich, das haben Sie doch gerade gesagt. Kommen wir jetzt durch? Niet. Nein? Passepartout, verstehen Sie? Sir, kommen Sie etwas näher mit Ihrem Ohr. Ja. Und das, glauben Sie, funktioniert? Probieren Sie es. Aber ich bitte Sie, eine... Blume. Blume kann man doch nicht bestechen. Ich habe gehört, dass Ihr Land das Wichtigste auf dem gesamten Balkan ist. Und das Größte, das eigentliche, also natürlich gehört es zu Europa. Genauer gesagt, es ist das Zentrum von Europa. Schon die Griechen haben hier in diesem Land gelernt, was Demokratie und liberale Lebensführung heißt. Gutes Essen, nette Menschen, dieser berühmte Knoblauch. Schnaps. Und eine herrliche Küste. Kiste? Nein, keine Küste. Wer braucht schon eine Küste? Das macht doch nur Arbeit, die ganzen Touristen. Dann muss man das Meer immer sauber halten, damit die Umweltverschmutzung nicht so auffällt. Außerdem ist es landschaftlich sehr viel reizvoller, wenn die große, karge Ebene im Norden von der großen, kargen Ebene im Süden abgelöst wird, oder? Ja, Freund von meinem Land, dieser Freund von mir. Willkommen in West-Massegovinia. Und so gelangten wir durch alle 36 herrlichen Staaten des Balkans und einige tausend Pfund Zollgebühren nach Griechenland und landeten schließlich nach einer weiteren Überfahrt in Kairo. Wo wollen wir hin, Sir? Suk Ibrahim Mustafa al-Ibn bin al-Mahdi. Das muss gleich hier sein. Und was wollen wir da? Wir brauchen eine Karawane. Eine Karawane? Nur so kommen wir durch die Wüste. Sie wollen den ganzen Weg durch die Wüste auf Kamelen reiten? Denken Sie nach, Passepartout. Automobil fällt aus wegen... Sand. Zug wegen der... Weiß ich nicht. Unzuverlässigkeit. Schiff wegen... Wasser. Beziehungsweise kein Wasser. Luftschiff wegen der fehlenden Thermik. Wir könnten natürlich mit Air Berlin fliegen. Mit Air Berlin? Kleiner Scherz. Vergessen Sie es. Salam alaikum, Elfix. Sie brauchen gute Kamele, da sind Sie bei mir richtig. Ich habe gute, gebrauchte Kamele. Gebrauchte Kamele? Schnell, einfach, schnell. Robuste, zuverlässig. Aber vorher, du brauchst Ausrüstung. Ja, ich brauche einen Kompass. Einen Kompass und Proviant. Moment, was kostet das? Wann kannst du, wann können Sie liefern? Kostet fast gar nichts, wann Sie wollen. Sir, Moment. Mein Diener möchte mir kurz etwas sagen. Mit Verlaub, Sir, die Sache stinkt. Dieser Mann sieht dem Gebrauchtwagenhändler aus Deutschland verdammt ähnlich. Wie bitte? Sie erinnern sich. Die Bremsen? Ruhe! Entschuldigen Sie, aber haben Sie Verwandte in Deutschland? Wie kommst du denn da? Was? Also, ja. Ja. Jetzt, wo du sagst, ja, natürlich. Wo ist denn mein, verdammt nochmal, wo ist denn der? Ah, hier. Schnitzel, 1, 2, 3. Mahlzeit, morgen. Sehen Sie, kein Grund zur Besorgnis. Aber es, Sir, gibt alles eine logische Erklärung. Aber abgemacht. Sehr gut. Also kam alles, wie es kommen musste. Passepartout, mein Kamel lahmt. Meines auch, Sir. Dann müssen wir eben zu Fuß weiter. Wir waren aber inzwischen mitten in der Wüste angekommen. Reichen Sie mir bitte den Wasserschlauch, Passepartout. Sehr wohl, Sir. Oh, Sir, tut mir leid, aber er ist leer. Wie bitte? Er ist völlig durchlöchert. Auch mit dem Kompass scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Ich kann nicht mehr, Sir. Dann ruhen wir uns eben einen Moment aus. Passepartout. Sir. Tun Sie mir einen Gefallen? Das kommt darauf an, Sir. Das nächste Mal, wenn ich nicht auf Sie höre, treten Sie mir bitte in den Arsch. Mit dem größten Vergnügen, Sir. Es stand schlimm um uns. Wir drohten zu verdursten. Als untrügliches Anzeichen setzten bald auch Halluzinationen bei uns ein. Wasser! Fort! Das schaffen Sie niemals! Wasser! In 80 Tagen niemals! Wasser! Wussten Sie eigentlich, warum die Ägypter die Pyramiden gebaut haben? Weil sie keine Ahnung hatten, wie ein Würfel aussieht. Wasser! Nehmen Sie eine Nummer. Was? Wasser. Wenn Sie jetzt eine Nummer ziehen, bekommen Sie eine Krawatte. Wasser! Ohne Krawatte kommen Sie hier leider nie rein. My name is Wasser. Fix. Ich bin der Böse in dem Spiel, bei meinen Tricks. Wasser. Ihr wollt Wasser. Hier ist Wasser. Oh, da versickert es. Wenn ihr nur tief genug grabt, findet ihr es sicher wieder. Mr. Fink, da habt ihr eine Schaufel. Damit könnt ihr jetzt euer Loch graben. Fuck! Passepartout! Aufwachen! Wir wären sicher gestorben, hätten wir nicht wieder wundersame Rettung erfahren. Die reizende Molly hatte uns in den unendlichen Weiten der Wüste aufgespürt. Hier ist etwas Tee. Oh, wunderbar! Molly! Passepartout! Oh, mit einem Schlückchen Milch und einem Löffelchen voll Zucker. Woher wussten Sie? Kommt schnell! Bevor die merken, dass ich nicht echt bin. Sie sind nicht echt? Sie müssen ihn entschuldigen, Molly. Er ist exekiert. Was? Sehen Sie, er versteht seine eigene Sprache nicht mehr. Ich bringe euch zu Khaled. Khaled? Ein Freund. Der kann uns weiterhelfen. Molly führte uns zu einem prächtigen Beduinenzelt, in dem eine nicht minder beeindruckende Erscheinung saß. Ein Ortsansässiger, der schon anhand der Anzahl der bewaffneten Posten vor dem Zelt anscheinend über eine nicht unbedeutende lokale Machtposition verfügte. Salam alaikum. Alaikum salamitu. Aha, der schon wieder. Ja, Cousins in aller Welt. Berühmter Elfvogt. Danke. Er will sich reisen um die ganze Welt in der 80 Tage. Kommt er nicht an mich vorbei, reist er nirgendwo hin, außer der Paradies. Genau. Wo muss ich die Nummer ziehen? Was Nummer? Dann muss ich sie jetzt wohl bestechen. Elfok will mich beleidigen? Ja. Die Nummer kenne ich schon. Passepartout, geben Sie ihm 200. Ich werde schneiden die Hals von die drei und werfen die fraste Geier. Was werden Sie tun? Ich werde schneiden die Hals von die drei und werfen die fraste Geier. Nein, Sie werden den Hals der drei abschneiden und den Geiern zum Fraß vorwerfen, Sir, wenn ich bitten darf. Sir, man kann Sir, sich vernünftig bitte, nein. Das ist auch, wenn man... Hey, listen, listen, Sir, was tun Sie da? Ich rette unseren Arsch. Auf Arabisch? Volkshochschule. Sie haben auf der Volkshochschule Arabisch gelernt? Ich dachte, es wäre Russisch, aber ich habe mich vorgeirrt. Setzt euch. Khaled hat sich wieder beruhigt. Was will er? Er sagt, Sie seien als großer Erfinder bekannt. Danke. Deshalb sollen Sie ihm helfen, die Schiiten zu besiegen. Sie sollen ihm eine Waffe bauen, Sir. Ist er nicht selber Schiite? Sunnite. Aha. haben wir nicht an der letzten Oase einem Sunniten eine Waffe gebaut? Nein, das war ein Schiite, deswegen hat er ja jetzt das Problem. Und die Männer an der Wanderdüne? Das waren drusische Miliz. Waren das nicht Maroniten? Das waren die davor an dem Wasserloch. Und die brauchten die Waffen gegen die Drusen? Nein, gegen die Aleviten. Aha. Und die Juden? Gegen die sind sowieso immer alle. Verstehe. Passepartout. Sir? Ich glaube, wir haben da einen ziemlichen Schlamassel angerichtet. Schlamassel? Wir sollten verschwinden. Was haben Sie ihm gesagt? Wir arbeiten an der Waffe und müssen uns jetzt zurückziehen. Sir, welche Waffe haben Sie denn allen gegeben? Einen Rasensprenger. Neueste Generation. Aber hier gibt es doch überhaupt keinen Rasen. Also sprengen die damit vielleicht etwas anderes. Kaum hatten wir das Zelt Ralitz verlassen, sahen wir uns einer neuen Gefahr gegenüber. Fix näherte sich rasant der Zeltstadt, mitsamt einer Gruppe berittener Beduinen. Da sind sie! Ergreift die Ungläubigen! Oh, dann gehen wir besser. Stopp! Ergreift die Ungläubigen! Tun Sie etwas, Passepartout! Lachna ist ein Lachna-Machle! Was ist denn jetzt mit euch los? Die Meute stürzte plötzlich Fix hinterher, der nichts eiliger hatte, als vor den Beduinen zu fliehen. Passepartout, Sie haben uns gerettet. Was haben Sie denen gesagt? Nichts Besonderes. Dass er ein begabter Ingenieur aus Deutschland ist und ihre Kamele tiefer legen kann. Gerettet waren wir aber noch lange nicht. Verdammt! Bei Khaled hatten wir uns lediglich ein bisschen Zeit gekauft. Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn uns jetzt nichts einfallen würde, wären wir ihm weiter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Schnauze! Zuhören! Fletcher! Ich weiß, wie ich heiße. Wie es aussieht, muss ich das Commonwealth wieder einmal gegenseitig unter die Arme greifen. Was tätet ihr Jungs bloß ohne uns am Arsch der Welt? Ein kleiner, zigarrenförmiger Zeppelin mit Rotorantrieb schwebte direkt über unseren Köpfen. Am Steuerruder ein vierschrötiger Kerl mit rot verbranntem Gesicht, der anscheinend vor nichts Angst hatte und an nichts glaubte, was sich nicht entweder anfassen oder austrinken lässt. Oder beides. Kurzum, ein waschechter Australier. Sie schickt der Himmel. Ein Luftschiff. Schön, dass Sie das Offensichtliche erkennen. Angenehm, Fogg. Phileas Fogg. Und Sie heißen? Nennen Sie mich Fletcher. Wer sind Sie? Das wollen Sie nicht wissen. Nur so viel, ich schulde Molly einen Gefallen. Molly? Wir haben Molly vergessen. Wen? Na, unsere Retterin. Beruhigen Sie sich. Zu viert wären wir hier oben zu langsam. Deshalb ist Molly schon vorgefahren. Wohin? Indien. Was hatte Molly nicht schon alles für uns getan? Ohne sie wären wir jetzt wahrscheinlich nur noch ein paar bleiche Knochen im Wüstensand. Und dann hatte sie uns auch noch diesen Kerl geschickt. Mit dem Luftschiff kamen wir schnell voran und holten ein bisschen von der Zeit auf, die wir in der Wüste verloren hatten. Doch während wir die Welt so überflogen, mussten wir lernen, dass die Welt längst nicht mehr so war, wie wir sie noch aus den Büchern unserer Kindheit kannten. Über welchem Land sind wir jetzt? Syrien, Sir. Und jetzt? Irak. Und jetzt? Afghanistan. Und jetzt? Pakistan, Sir. Gute Güte. Es ist schockierend. Für einen kurzen Moment holte uns die Realität ein. Im Luftschiff in sicherer Höhe überquerten wir die zahllosen Kriegsschauplätze. Auf dem Boden wären wir wohl längst selbst Opfer der Kampfhandlungen geworden. Über welchem Land befinden wir uns jetzt? Indien, Sir. Indien? Aber was ist das für ein Gestank? Nun, Sir, es tut mir leid, Sir, aber wir sind nun schon immerhin ein paar Tage unterwegs und ich hatte noch keine Gelegenheit. Nein, ich meine doch den Gestank von da unten. Hilfe! Komm zurück, ich bin nicht verbrannt! Diese verdammten Hurensöhne! Sie haben Molly, eine Witwenverbrennung! Wir müssen sie retten! Aber Molly war doch gar nicht verheiratet, geschweige denn verwitwet! Gute Güte, sind wir denn schon so lange unterwegs? Passepartout, der wievielte ist denn heute? Der 16. November. Wir haben nur noch 35 Tage. Witwen gibt es in diesem Landstrich schon lange keine mehr. Deshalb nehmen Sie, was Sie kriegen können. Ich gehe runter. Auf keinen Fall. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen weiter. Mr. Fogg, Sir, Molly hat Ihnen schon mehrfach das Leben gerettet. Tatsächlich? Wann? Dann müssen wir sie doch mal zum Tee einladen. Mit Verlaub, Sir, sie wird ihrer Einladung nicht nachkommen können, wenn sie vorher bei lebendigem Leibe verbrennt. Fletcher, wir gehen runter. Verbrennen meinetwegen, aber meinen Tee ausschlagen, das ist nun wirklich eine Sünde. Schnauze! Zuhören! One, two, one, two, three. Told me that somewhere far away they're burning widows dozens every day. I'm sure they wouldn't if they had enough to drink, and that would make drinking not as bad as you think. Burning widows is worse than drinking. It's just an excuse you might be thinking for someone who everything is worse than that. You might be right, but the world is bad. Burning widows is worse than drinking. It's just an excuse you might be thinking for someone who dreams. Everything is worse than that. You might be right, but the world. Unser Luftschiff muss bedrohlich auf die Eingeborenen gewirkt haben. Jedenfalls waren sie, sobald sie uns entdeckt hatten, auseinandergestoben. Gerade noch rechtzeitig, ehe ihr Priester den Scheiterhaufen entzünden konnte. Mit einem Seil zogen wir Molly an Bord unseres Luftschiffes. Mr. Fogg, Sie haben mir das Leben gerettet. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Aber ich bitte Sie, eine Dame in Not. Danke, Fletch. Jetzt sind wir quitt. War mir ein Vergnügen, Liebes. Willkommen in Indien! Der Typ hat einen Knall, aber den hast du ja auch. Plötzlich setzte sich ein anderes Luftschiff längsseits. Hallo, hallo! Die International Indian Ministry of Tourism und like to welcome you in the Indian Airspace, Mr. Fogg! Ja, vielen Dank für das Willkommen. We are very lucky and honored to have such a respectable man in this country who is willing to fight the English crown by winning his stupid and unreasonable bet of surrounding the world in 80 days. At least we would then have a hero! Yeah. To support your enterprise, we try to help you by eliminating your enemy. Zwei indische Polizisten zerrten unseren alten Bekannten Fix in Handschellen vor uns. Was soll das? Lassen Sie mich los! Im Namen der englischen Krone. Our secrets are, we suspect this man to be an agent hired to sabotage your efforts. With the help of our worldwide connections and with the friendly support of Gunther from the German Secret Service, we observed him for some time. And as a proof that he's an agent, we found a mark in his pocket that identifies him as a suspect. The number 13! Die Nummer 13? Diese Nummer hat gar nichts zu bedeuten. Das ist nur eine Wartenummer. Damit haben mich die Hundesöhne versucht, in Deutschland abzuhängen. Aber jetzt habe ich sie endgültig eingeholt. Loslassen! Sofort loslassen! Helden für die Völker Indiens und unseren Verfolger Fix los. Besser konnte diese Station für uns kaum verlaufen. Fletcher hat uns dann auch bis nach China mitgenommen, ehe er seine Abzweigung nach Australien nehmen musste. Hongkong! Britische Kronkolonie. Gute Güte, vielleicht haben wir ja die Chance auf einen Cream Tea. Keine Zeit, wir müssen zu Dao Ling. Wer ist das? Ein Freund, er besorgt uns eine Junk. Fogg führte uns durch die Altstadt von Hongkong zu einer finsteren Opiumhöhle. Da kommen Sie, wie bestellt, hervorragend. Diesmal entkommst du mir nicht, Fogg. Moment, wo ist denn mein Mentalitätstransformator? Ah, hier. Dao Ling! Mr. Fogg! Große Ehre, es ist Sie hier! Ja. Nehmen Platz, bitte! Sir, da stimmt was nicht. Der Mann kommt mir bekannt vor. Sind Sie sicher, dass es auch wirklich Dao Ling ist? Wollen Sie mich beleidigen? Ich werde doch meinen alten Freund erkennen. Aber Sir... Dao Ling, wir sind in großer Eile. Wir brauchen eine Junke, die uns nach Amerika rüberbringt. Oh, natürlich, kümmere mich. Und inzwischen machen gemütlich und lauchen Pfeife. Nein, ich weiß das nicht. Das gebietet Gastfreundschaft. Na gut. Moment mal, Sir, ich denke, das ist keine gute Idee. Passepartout, die Gastfreundschaft ist eine heilige Pflicht. Aber Sir, ich bitte Sie, das ist kein Tabak, das ist... geweckt. Kompliment. Tolle Stimme. Wer bist du? Wohl? Fogg. Phileas Fogg. Aber du kannst mich Philly nennen. Und Sie sind? Hier nennt man mich den Drachen Long oder Mang Kong. In China bin ich das einzige Tier, das nicht auf der Speisekarte steht. Und das nur, weil mich keiner findet. Wenn die wüssten, wo ich bin, würde ich sofort in ihrem Vox landen. Erschreckend. Aber wenn die Menschen sich nach Kraft und Macht sehnen, singen sie ein Lied auf mich. Mein Kong, ja, wie du schön. Wie schön. Wie schön. Long, wie schön. Aber ich habe eine Wette zu gewinnen in 80 Tagen um die Welt. 80 Tage, das schaffen sie nie. Boah, ist das heiß! Dieses rastlose, eitle Hybride. Sie wollen alles, überall und immer. Aber sie vergessen zwischendurch Luft zu holen und über sich nachzudenken. Ja, die Menschen müssen Luft holen. Sie müssen einatmen, tief einatmen und loslassen. Sie müssen aufmachen, sie müssen das Aufmachen zulassen. Sie müssen das Aufmachen zulassen. Da denke ich jetzt mal drüber nach. Und dafür lege ich mich mal ein bisschen hier hin. Aufwachen, Sir. Aufwachen, Sir. Aufwachen, oh mein Gott, er ist tot. Es ist meine Schuld. Nein, es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Es ist deine Schuld. Es ist meine Schuld. Was? Der Sauerstofftofu! Was ist passiert? Sir, Sie waren mit Verlaub ganz schön weggetreten, aber das war nicht ganz uninteressant. Passepartout, habe ich mich entkleidet? Das nicht, Sir, aber Sie haben... gefaucht. Was? Gefaucht. Das bleibt unter uns. Selbstverständlich, Sir. Nachdem wir den richtigen Dowling gefunden hatten, konnten wir auch endlich unsere Dschunke besteigen. Wir freuten uns nach dem ganzen Trubel auf eine ruhige Überfahrt. Tee, Sir? Gern. Für mich mit einem... Schlückchen Milch und einem Löffelchen voll Zucker. Woher wissen Sie, Miss... Molly. Genau. Wir kennen uns von irgendwoher. Sagen Sie jetzt nichts. Sie lassen Ihre Sachen auch bei Rigby's reinigen, oder? Nein. Wahl! Da bläst er! Was? Moby Dick kam mir gerade so in den Sinn. Gibt es hier Wale? Gute Güte! Da ist er wirklich! Wer? Moby Dick! Steuerbord voraus! Eigentlich sind Wale friedliebende Planktonfresser, doch dieser hier steuerte mit weit aufgerissenem Maul direkt auf uns zu und... Verdammt, er hat uns verschluckt. Doch das war, abgesehen davon, dass wir alle unversehrt geblieben waren, noch nicht die größte Überraschung. Jona! Jona, wo steckst du? Ich bin hier, Pinocchio. Ich bin doch immer hier, seit 3000 Jahren und somit 2976 Jahre länger als du. So lange ist Dicky schon mein Zuhause. Oh, let me tell you a story, but... Halt die Klappe! Sie sind da! Dicky hat sie gerade verschluckt. Wen? Fogg, den Wissenschaftler, sein Diener Passepartout und Molly, die renitente KI. Fogg? Der Typ, der in 80 Tagen um die Welt will? Ja. Dann lass sie uns begrüßen. Okay. Hi. Kann es sein, dass wir uns kennen? Kann sein. Kennen? Sind Sie auch vom Wal verschluckt worden? Offenbar. Verschluckt? Ich lebe hier. Dann kennen Sie sich hier aus. Kommt darauf an, was Sie damit meinen. Auskennen. Wir suchen einen Ausweg. Da sind Sie hier genau richtig. Der Ausweg existiert nur im Glauben daran, dass er existiert. Der Glaube ist der Ausweg. Und glauben Sie, dass man hier wieder herauskommt? Die Frage ist nicht, ob ich das glaube, Junge. Die Frage ist, ob du das glauben willst, um hier herauszukommen, oder ob du das glaubst, weil ein Ausweg existiert, an den du nicht glauben musst, aber meinst, an ihn glauben zu müssen, weil er sonst nicht existiert. existiert. Das bedeutet wiederum nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Im Glauben daran gibt es ihn. Natürlich. Doch wenn du meinst, erst an ihn glauben zu müssen, damit es ihn gibt, dann gibt es ihn wahrscheinlich nicht, bis du wiederum glaubst, beziehungsweise glaubst daran, glauben zu müssen. Ich verstehe gar nichts. Hören Sie nicht auf ihn, er ist sternhagelvoll. Bist du bescheuert? Jedes Fass rum, das ich hier reinschwemmt, macht er leer. Und danach redet er nur noch Unsinn. Ja, das ist doch mal gerade Quatsch. Doch, das stimmt. Können Sie Jacques fragen? Jacques? Jacques! Jacques! Jacques! Jacques! Ah, des invités! Bonjour, mein Name ist Jacques Cousteau. Jacques! Wie kommt man hier wieder raus? Der Wal, the whale, la baleine. Is one of the most grateful creatures of the ocean, beside the most grateful sea turtle, or the beautiful squid, und seine weiterentwickelte größere Brüder, die Oktopus. Entschuldigen Sie, Monsieur Cousteau, aber wir haben es wirklich sehr eilig. Wie kommen wir hier wieder raus? Es stellte sich heraus, dass der Wal uns bewusst verschluckt hatte. Wir transportieren euch a Amerika du Sud. Wir bringen euch nach Quetzalcoatl. Wir haben unsere Homies dort bereits gebrieft. Sie bringen euch zu den geheimnisvollen Pyramiden von Machu Picchu. Warum heißen sie die geheimnisvollen Pyramiden? Das weiß ich nicht. Sonst wären sie ja nicht geheimnisvoll. Sagten Sie Machu Picchu, die geheimnisvollen Linien von Alputtalajunta? Ja. Sie kennen diesen Ort? Geheimnisvolle Linien im Gebirge. Oh. Riesige Plateaus. Eine Zeit lang munkelte man, es handle sich um eine Art Weltraumbahnhof für Außerirdische. In Quetzalcoatl empfing uns ein Herr von Däniken und führte uns zu einem versteckten Tunnel. Nachdem wir den passiert hatten, fanden wir uns in einem Vulkankessel wieder, in dem seltsam aussehende Wesen an einer riesigen Apparatur arbeiteten. Doch waren wir nicht die einzigen Zeugen dieses seltsamen Schauspiels. Da hinten sind sie. Puh, das war knapp. Ich hätte es fast nicht mehr geschafft. Ich hab es satt. Hab mich schon so oft aufgerafft. Doch Fogg ist gut. Er hängt mich immer wieder ab. Doch meine Wut und auch mein Stolz hält mich auf Trab. Die Wesen in dem erloschenen Vulkan waren zu beschäftigt, um uns zu bemerken. Gute Güte, wer sind die? Vielleicht Schotten. Aber das kann nicht sein, die machen nur im eigenen Land Urlaub. Was ist das für eine Maschine? Faszinierend. Vielleicht kommen die von den äußeren Hebriden. Sie haben recht, die sind nicht von hier. Das sage ich ja gerade. Das sind Aliens. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Sie meinen... Sehen Sie sich diese Technik an, so etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht irgendwie aus wie Musikinstrument. Was wir jedoch nicht bemerkt hatten, war, dass wir wohl mit Betreten des Kraters an Bord eines Raumschiffs einer uns nicht bekannten Spezies gelangten, die gerade dabei waren, die Erde wieder zu verlassen. Wo sind wir? Also, wenn das die äußeren Hebriden sind, nehme ich alles zurück. Ich kann nur hoffen, dass das die Nebenwirkungen des Mentalitätstransformators sind. Der Gebrauchtwagenhändler? Oje. Na warte, Bürschchen. Dich kriege ich. Wir sind in einer Art Hyperraum. Eine unbekannte Materie jenseits der Grenzen unserer Physik. Irgendetwas hat uns als Materie erhalten, obwohl wir hier wahrscheinlich in unserer Form der humanoiden Kohlenstoffeinheit auf Wasserbasis gar nicht existieren dürften. Faszinierend. Wenn wir gar nicht existieren dürften? Was wären wir denn dann jetzt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wahrscheinlich komprimiert. Ausgehend von unserer C-Atomstruktur wahrscheinlich Kohle, wenn nicht sogar ein Diamant. Molly. Sir. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie eine äußerst attraktive junge Dame sind? Gewiss, aber immer nur die falschen. Oh, gute Güte. Was ist passiert? Die Schwerkraft hat wieder eingesetzt. Was ist das? Ein unwirklich aussehendes Wesen zog mich, kaum dass es sich vor uns materialisiert hatte, mit seinen Tentakeln zu sich. Was dann geschah, war schön und schrecklich zugleich. Seitdem sind Sie jedenfalls für die Menschheit verloren, Passepartout. Ja, Sie war so wunderschön. Goldschimmernd mit ihren Tentakeln und Fühlern. Schwerelos schwebte sie vor mir. Was insofern praktisch ist, da sie ohnehin keine Beine besitzt. Psst. Gleichsam fühlte ich, wie ich den Boden unter den Füßen verlor, als sie mit einem ihrer schimmernden, durchsichtigen Fühler in meinen Kopf drang. Baby! Ich! Dich! Oh! I'm in love with an alien. She loves me as much as she can. She tickles my, I'm kissing her. She touches my, cause I'm her man. Oh, oh, oh, oh, oh yeah. Our love's from outer space. Don't need a body, don't need a face. Just a touch on the, and a kiss on the, and my on her, like a dust on her maze. And I don't care, it's just what the people say. Cause if she's there, I'm on my knees and cry. Yeah! Our love will be hard and true, and our kids will look like you. You're the sweetest thing, and this is true. We make love, we make love, we make love, like the aliens do. Du liebe Zeit, wir müssen zurück. Lange können wir uns hier nicht mehr halten. Was ist los? Wir müssen zurück, sonst lösen wir uns auf, sagt sie. Woher wissen Sie, was sie sagt? Volkshochschule? Die Sprache der Liebe braucht keine Volkshochschule. Und woher wissen Sie, dass sie eine Sie ist? Sir! Aua! Verzeihen Sie, fragen Sie doch die junge Dame mal, wie wir hier wieder wegkommen. Gute Güte, so viel Zeit haben wir nicht. Du kommst nicht mit? Oh, Baby, soll ich nochmal an deinen Tentakel ziehen? Zum Abschied ziehe ich nochmal, Schatz. Sie hat meinen Humor. Mach's gut, Baby. Ich komme wieder, ich komme wieder. Es spricht Englisch? Sie spricht Englisch? Mittlerweile. Wir müssen los. Aber wie kommen wir jetzt von hier fort? Der nächste Bus kommt erst in 5000 Lichtjahren. Wir nehmen ein Wurmloch. Sir? Wir reisen durch ein Wurmloch. Das alles ist voll davon. Man muss sie nur finden. Ich habe da so eine Theorie entwickelt. Wissen Sie, das alles ist gekrümmt. Das heißt, der Raum ist gekrümmt und damit auch die Zeit. Man kann also außen rum reisen oder auch mittendurch. Und mittendurch geht es durch das Wurmloch. Also das ist nur sehr grob ausgedrückt und es fehlen noch ein paar Berechnungen. Aber früher oder später dürfte Einstein den anderen ins Rollen bringen und dann dürfte die Sache relativ klar sein. Wir brauchen jetzt nur noch den Einstieg. Sir, ich, Ach, Sie sind ja auch noch da. Ich weiß, wo ein Einstieg ist. Sie wissen, wo ein Einstieg ist? Ich habe ein Loch in der Tasche. Sie haben ein Wurmloch in der Tasche? Nicht direkt, mehr ein Portal, einen klappbaren Teilchenbeschleuniger. Oh, ein Loch in der Tasche! Ein Teilchenbeschleuniger, Molly. Faszinierend. Ja, ich habe noch bis vor kurzem an dieser Theorie gearbeitet. Fix, wie kommen Sie? Das Fenster zu Ihrem Labor stand offen, Sir, und da habe Sie Sie haben mich bestohlen. Antimaterie, schwupp. Es funktioniert. Ich habe neulich einen Hasen eingesaugt. Ah, und wo ist er jetzt? In einer anderen Zeit. Mit dem Spielzeug? Unmöglich. Es hat funktioniert. Ein Hase? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Mein Make-up beginnt sich aufzulösen. Wir müssen es versuchen. Gut, Passepartout, Sie zuerst. Aber Sir, keine Widerrede. Tun Sie es für England. Warum geht nicht der Gebrauchtwagenhändler zuerst? Schließlich ist es seine Erfindung. Meine Erfindung. Er hat sie nur geklaut. Machen Sie Platz. Ich gehe. Nix da. Ich gehe da jetzt rein. Nein. Nein. Molly! Um Gottes Willen. Molly. Ja, war nur ein Scherz. Alles in Ordnung. Los, komm schon. Sie hat meinen Humor. Kommen Sie. Zurück zur Erde. Und es sollte tatsächlich funktionieren, wenn wir auch unsere Zielkoordinaten nicht direkt getroffen haben. Sind wir schon da? Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Keine Panik. Das ist der Mond. Wir sind zu früh ausgestiegen. Der Mond? So sieht es also auf dem Mond aus. Ja, aber sagen Sie es keinem. Wenn Sie erfahren, dass es sich nicht lohnt, kommen Sie vielleicht gar nicht erst her. Warum sollten Sie das versuchen? Raumfahrt, Forscherdrang, Evolution und so. Es liegt in der Natur des Menschen zu forschen und weiterzukommen. Jedenfalls weiter als bis nach Brighton. Brighton? Ich kenne da ein nettes kleines Café. Wir müssen weiter. Ein Teilchen, bitte. Aber beschleunigt. Fix. Passepartout. Den Teilchenbeschleuniger, aber fix. Ground Control to Major Fix. We need the Teilchenbeschleuniger. Und zwar fix. Hier. Hier. Hier. Hier entlang. Wartet. Ich kann nicht so schnell. Hey. Wartet. Hey. Oh Gott. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Mir wird so kalt. Oh, dieses Blau ist so schön. Peter, mach hinne, wir wollen endlich zum Ende der Geschichte kommen. Fertig machen. Wer bist du? Wer spricht da zu mir? Bist du Gott? Ist Gott ein Hörspielregisseur? Alles blau. Der Tod ist blau. Und Gott sitzt hinter einer großen Scheibe und hat einen großen göttlichen Kopfhörer auf. Und inszeniert uns alle als Hörspiel. Und ich habe es gesehen. Aber ich hab's niemandem mehr erzählen. Als wir unser Wurmloch erneut verließen, glaubten wir zuerst an ein abermaliges Versagen. Hier ist ja eine gute Atmosphäre. Aber hier sieht's genauso aus wie auf dem Mond. Meinen Berechnungen nach müsste das jetzt eigentlich die Erde sein. Cut! What the F? Enttäuschend! 5 Minuten Pause! Jerry! Scheiße! Jerry, du Schwachbart! Bring mir was von dem, was du hier Kaffee nennst und wofür sie dich in Italien öffentlich aufhängen würden. Und dann alles auf Anfang? Wir machen's nochmal, weil ihr Penner nicht in der Lage seid, ordentlich zu blocken und mir deshalb irgendwelche Idioten ins Bild laufen, mir den Take versauen. Scheiße! So, und wer seid ihr jetzt, ihr Vögel? Wo kommt ihr her? Das ist ein hochgeheimes Set. Wir drehen hier die Mondlandung. Ich meine, mir kann das scheißegal sein. Ich arbeite nur für Geld, aber ein paar Leuten weiter oben könnte das ziemlich sauer aufstoßen, dass ihr das hier entdeckt habt. Entschuldigung, Sir. Wir sind durch ein Wurmloch gekommen. Eine Art Teilchenbeschleuniger. Jerry! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Die drehen hier noch was anderes? Scheiße! Mir wurde gesagt, das ist mein Set. Finde raus, was da los ist. Sag Steve, ich schmeiße hin. Das ist mein Film. Egal, wie beschissen die Story ist, aber das ist mein Film. Verstehst du? Das ist mein Film. Das ist so mein Film. Entschuldigen Sie, Sir, aber Sie verstehen nicht. Wir sind zufällig hierher geraten. Wir sind Touristen. In dieser gottverlassenen Gegend? Fogg, Phileas Fogg, mein Name. Ich bin hier der Weltreisende. Big Dick Steamhammer, ich bin hier der Regisseur. Fogg! Sie sind Fogg! Scheiße, was machen Sie doch hier? Sie müssen in 7 Tagen in England sein. Ich habe meine ganze beschissene Scheißgage auf Sie gewettet. In 7 Tagen? Gute Güte. Der wievielte ist denn heute? Jerry! Der 14. Boss. Der 14., verdammt! Hören Sie, wir brauchen ein Gefährt, einen Flugapparat, irgendwas, um schnell an die Ostküste zu kommen. Wenn wir unser Schiff dort noch erreichen, haben wir vielleicht noch eine Chance. Wir waren mit Autos, Dresinen, Zügen, Luftschiffen, Raketen und einem Wal. Ja, und einem Wal gereist. Und doch sollten wir nochmal ein ganz anderes Reisegefährt kennenlernen. Das einzige, für das ich keine physikalische Erklärung habe. Keiner, fürchte ich. Na. Nur weil man etwas nicht versteht, heißt das nicht, dass es gleich etwas Besonderes ist. Meinetwegen. Doch der Reihe nach. Man brachte uns zu einer ziemlich ärmlich wirkenden Indianersiedlung. Und dort, vor einem der Zelte, saß ein stattlicher Indianer mit seiner Tochter. Ahoka e Hora. Was will er? Weißer Mann ist ein Blatt im Wind, im Sommer stark, aber im Herbst wird auch er verwehen. Ganz genau. Was heißt das? Keine Ahnung. Ahoka e hora. Die Katze ist schnell, aber auch schnell müde. Ahoka e hora. Die Schildkröte ist erst am Ziel, wenn die Katze längst gestorben ist. Du musst denken wie Schildkröte mit dem Gemüt einer Katze. Ohne Regen stirbt die Erde, doch der Regen nimmt sie auch mit fort. Das Reh springt alleine durch den Wald, doch der Winter kommt jedes Jahr. Der Falke braucht den Felsen und der Regenbogen sucht sich seine Farben auch nicht selbst. Erst wenn der letzte Baum gerodet, was der letzte... Was soll das heißen? Keine Ahnung. Wir werden alle sterben? Was? Er hat recht. Alles, was bleibt, ist die Liebe. Ahoka e hora. Squaw. Ahoka e hora ahu. Wow! Er sagt, sie haben es kapiert. So, Leute, ich muss zur Arbeit. War nett, euch getroffen zu haben, aber das Leben ist nicht umsonst und mein Job wartet. Ihr Job? Ja, ich arbeite bei Wendy's an der Kasse. Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Keine Ahnung, ich bin hier nie weggekommen. Also, viel Glück. Audi! Weißer Mann muss verstehen, dass Zeit ist wie Geschenk. Er muss es auspacken langsam. Er muss sich freuen, dass es da ist. Nicht bringen hinter sich. Doch jetzt, weißer Mann, nicht viel Zeit. Muss weiter. Muss beschützen die, die es verstehen. Aus dem Schatten des Indianers auf dem heißen Prärieboden schälte sich plötzlich geisterhaft ein Pferd und erhob sich zu einer riesenhaften Erscheinung. Sturmwind wird euch bringen, wohin ihr wollt. Steigt auf. Also ritten wir los. Nein, man kann eher sagen, wir flogen los, rasend und knapp über der Erde dahin. Mit Sonnenaufgang erreichten wir New York und das Pferd verwandelte sich wieder in einen Schatten. New York! Jetzt müssen wir nur schnell den Weg zum Hafen finden. Gleich geht unser Schiff. Doch kamen wir nur äußerst mühsam voran. Die Straßen waren voller Menschen, die riesige Zylinder in den Landesfarben trugen und wild mit Fähnchen winkten, wenn sie nicht gerade Luftballons steigen ließen. Fast war es, als feierten alle zusammen einen großen Kindergeburtstag für Erwachsene. Was geht hier vor? Sieht aus wie eine Wahl, Sir. Amerika wählt einen neuen Präsidenten. Was? Glauben wir an die Demokratie? Oder meinen wir nur daran glauben zu müssen, weil wir innerlich eigentlich davon ausgehen, dass es keine Demokratie gibt? Der Glaube allein kann die Hoffnung sein. Das kenne ich doch irgendwoher. Hey Jungs, was geht? Pinocchio! Ist das nicht Jonah? Ja, yep. Ich habe ihm gesagt, er soll mal dahin gehen, wo man ihm gerne zuhört. Ich finde, jetzt übertreibt er ein bisschen, aber andererseits steht es ihm. Und hier kommt dein Gequatsche wahnsinnig gut an. Die glauben ihm jedes Wort. Jonah will Präsident der Vereinigten Staaten werden? Ja, warum denn nicht? Ist doch eh egal, wer es wird. Der hat sowieso nichts zu sagen. Warum dann also nicht Jonah? Er hat nichts zu sagen? Der Präsident? Leute, ihr habt echt keine Ahnung, was? Der Präsident ist eine Marionette anderer Typen. Typen, die die Strippen ziehen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Marionette, hä? Klingelt's? Wir müssen zum Hafen. Ja, ihr seid spät dran. Die Straße hier runter und dann nach zwei Blocks links. Pier 13. Viel Glück. Möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank. Stehen bleiben, keine Bewegung. Der Gebrauchtwagenhändler. Oh Gott. Er hat einen Passepartout 2B. Was? Entschuldigen Sie, Passepartout, ich fand Fork als Name einfach zu kurz. Und Passepartout hat sowas Exotisches. Danke, Sir. Das hier ist eine sehr effektive Waffe von Ihnen, Mr. Fork, selbst entwickelt, die nun gegen Sie selbst gerichtet ist. Sie haben mich zum letzten Mal zum Narren gehalten. Wo haben Sie die her, Mr. Fix? Von einem Waffenbazar in ganz weit weg gestanden. Sie haben Ihre Wette verloren, Mr. Fork. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet. Fix, nein, tun Sie es nicht. Gute Güte. Ich drückte fest die Augen zu in Erwartung eines heftigen Knalls. Aber nichts. Als ich vorsichtig wieder ein Auge öffnete, sah ich, wie sich ein dünner Wasserstrahl über Fox' Jackett ergoss. Oh, das ist jetzt enttäuschend. Sie haben nicht mal die Temperatur richtig eingestellt. Die Temperatur? Das Wasser ist gerade mal warm. Aber ich habe... Und dann dürfen Sie die Entriegelung nicht vergessen, sonst pieselt, entschuldigen Sie, es nur so. Ach so. Und auf wen fällt es dann zurück? Sir, wir müssen weg von hier, zum Schiff. Kommen Sie. Warum konnte er nicht feuern? Zum Glück hat er den falschen Knopf gedrückt. Also genauer gesagt, eigentlich den richtigen. Schließlich ist es ein Rasensprenger. Aber kein guter. Das habe ich auch nie behauptet. Schnell! In buchstäblich letzter Sekunde erreichten wir unser Schiff. Die Matrosen hatten schon die Leinen gelöst. Günther! Doch zwischen uns und unserer Rückkehr hatte sich ein alter Bekannter geschoben. Wo soll ich die Nummer ziehen? Heute keine Nummer, Ihre Quittung. Wie bitte? Sie haben Ihre Quittung vergessen. Das ist diesmal alles? Ja. Na dann geben Sie her. Los, springen Sie! Tee, Sir? Sehr gern. Was für ein herrlicher Morgen. Wenn das Wetter sich hält, könnten wir es schaffen. Mit etwas Glück vielleicht. Aber Sie wissen ja, Glück ist für einen Wissenschaftler keine messbare Größe. Verdammt. Fix, halten Sie sich fest. Was war das? Er hat doch noch den richtigen Knopf gefunden. Fix hatte es geschafft. Los! Wir waren erledigt. Springen. Unsere letzte Hoffnung enttäuscht. Es tut mir leid, meine Freunde. Wir waren wirklich nah dran. Aber Sir, Sie werden doch jetzt nicht aufgeben wollen. 5000 Meilen vom rettenden Ufer entfernt, mitten auf dem Ozean. Haben Sie eine bessere Idee, Passepartout? Nein, Sir. Tut mir leid, Sir. Das macht nichts. Bis hierher haben Sie jedenfalls hervorragende Arbeit geleistet. Danke, Sir. Molly? Phileas? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber willst du mich heiraten? Phileas? Sehr schön. Passepartout? Sir? Trauen Sie uns! Sir, ich fürchte, dazu fehlt mir die Befugnis. Glauben Sie mir, wenn ich eine Alternative hätte, würde ich sie nutzen. Sehr wohl, Sir. Wollen Sie Molly Traherne, den hier schwimmenden... Ja, ja. Gut, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Sehr schön. Moment. So, genug gebadet. Fletcher! Mensch, ich weiß, wie ich heiße. Klettert an Bord und der Holzkasper reicht euch die Frottierwabe. Wusste doch, dass man euch nicht alleine lassen kann. Pinocchio, wo ist Jona? Im Weißen Haus. Es hat funktioniert. Vielen Dank für die Rettung. Schaffen wir es noch? So nicht. Leider ist das Luftschiff zu langsam. Schade. Wir waren so nah dran. Naja, dann also doch Brighton. Verdammt! Sei nicht traurig. Nicht, wenn du mir versprichst, dass wir sie trotzdem finden. Die große Liebe? Nein. Oh. Die Gravitationswelle. Was ist das denn für eine Trauergesellschaft? Fletcher, wie hast du uns gefunden? Lügner hat mir ein paar fliegende Fische geschickt. Information ist alles. Seid ihr bereit für einen kleinen Ausflug? Was haben Sie vor? Ich habe den Passepartout 2B unten an das Luftschiff montiert und werde ihn gleich auf Dauerfeuer stellen. Um uns umzubringen? Irrtum, Bürschchen. Der gibt so einen netten kleinen Außenborder ab. Damit sollten wir morgen in London sein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja. Nein, nein. Ja, ich weiß, das ist knapp. Aber besser knapp als gar nicht. Passepartout, es ist unsere letzte Chance. Glauben Sie, Sir, dass das wirklich funktioniert? Nein, völlig unmöglich. Also, volle Kraft voraus! Ich war mir sicher, dass uns dieser alkoholisierte Rohling mit seiner Idee geradewegs ins Jenseits befördern würde. Aber das Glück war wieder einmal mit uns. Verehrte Mitglieder der Königlichen Wissenschaftlichen Akademie, unser neues Mitglied, Harry Fix. Danke, danke, vielen Dank. Leider hat er uns schlechte Nachrichten zu überbringen. Ja, es ist meine traurige Pflicht, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Phileas Fogg, einer der fleißigsten Wissenschaftler unserer Epoche, offenbar in Ausübung seiner wissenschaftlichen Bestimmung auf tragische Weise... Sind wir... Was? Der 21. Dezember 1872, Punkt 12 Uhr. In 80 Tagen um die Welt. Um einen Tag zu spät kam, um seine Wette zu gewinnen. Was? Wieso zu spät? Es ist der 22. Dezember, Mr. Fogg. Sie sind zu spät. Was? Gute Güte. Es mag der 22. sein, aber wir haben trotzdem nur 80 Tage gebraucht. Und darum ging es in der Wette. Was? Sie haben die Zeitverschiebung vergessen. Erstens haben Frauen keinen Zutritt und zweitens dürfen sie nur sprechen, wenn ihnen ein anerkanntes Mitglied der Akademie das Wort erteilt. Erteilen Sie mir das Wort. Was? Erteilen Sie mir das Wort. Aber ich... Wenn Sie mich lieben, dann erteilen Sie mir jetzt das Wort. Das hat doch damit nichts zu tun. Mit diesen Männern geht die Welt zugrunde. Mit diesem Mann, meine Liebe, mit diesem. Der kann Ihnen nämlich gar nicht das Wort erteilen, da er kein anerkanntes Mitglied der Akademie ist. Nun, Miss, ich fürchte, ich muss Sie nun dieses Gebäudes verweisen, da unser Statut es nicht zulassen, dass eine... Ich erteile ihr das Wort. Wie bitte? Sie hat recht. Mit der Zeitverschiebung. Bei uns ist es der 22. Aber in Nettozeit berechnet könnte Fogg es geschafft haben. Ja, gut. Und wie wollen Sie das mit der Zeitverschiebung beweisen? Die Quittung. Wie bitte? Die Quittung. Die. Gentlemen, hier steht es. Quittung zum Verlassen der Zeitzone. New York? 20. Dezember 1872. Der bevollmächtigte Günther Müller... Günther Müller! Das beweist, dass Mr. Fogg die Wette gewonnen hat. Und wir hatten nicht nur unsere Wette gewonnen, sondern auch bewiesen, dass man gemeinsam Großes leisten kann. Passepartout. Schon gut. Dass man unter der Leitung eines großen Kopfes zu außerordentlichen Leistungen angespornt wird. Bis together, together, together, you and me, together forever. Just you and me, together forever, how nice would that be? Together forever till eternity. Well, maybe not as long as that we will see. Together forever till we're old and fat. Well, thinking about this makes me kind of sad. Together forever for decades and more. Excuse me, my darling, what makes you so sure? Passepartout? Passepartout, was treiben Sie denn da die ganze Zeit? Entschuldigen Sie, Sir, das Protokoll. Ach ja, naja. Fertig. Ich bereite gerade unseren Zeitsprung vor. Theremesis-Nebel, sagten Sie, oder? Ja, Sir. Sicher? Der Ionenantrieb reicht nur für einen Versuch. Und Sie wollen doch Ihre, Frau wiedersehen. Das wäre wunderbar, Sir. Schön. Dann wollen wir mal. Ach, Sir? Ja? Und wenn wir es nicht schaffen? Dann schaffen wir etwas anderes. Wir sind Wissenschaftler, schon vergessen? Egal, was uns hier draußen begegnet, es ist eine Entdeckung, die es wert ist, entdeckt zu werden. Unendliche Weiten, Passepartout. Ja, Sir. Na dann, tun wir's. Mit Vergnügen, Sir. Gute Güte. In 80 Tagen um die Welt. Hörspiel von Peter Jordan nach Motiven von Jules Verne. Es spielten Torben Kessler, Phileas Fogg, Jonas Friedrich Leonhardi, Passepartout und Erzähler, Peter Jordan, Fix und Drache, Judith Bohle, Molly Tehörn, Timo Schwarz, Chancellor, L. Fletcher, Cousteau, Director, Indianer, Martin Esser, Günther, Khaled, Jona, Adrienne Leko, Nick, Pinocchio, Alien, Josie. Musik Peter Jordan, Klaus Magis, Bastian Ruppert und Markus Schinkel. Musikaufnahmen Markus Braun. Gesangsaufnahmen und Mischung Peer Seuken. Ton und Technik Andreas Stoffels und Philipp Adelmann. Regieassistenz Lena Demke. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.